Mit dem 1.13 Uhr Personenzug von Kalberstadt kommt der hohe Gast. Meine Herren, die Milliardärin ist unsere einzige Hoffnung. Außer Gott. Außer Gott. Aber der zahlt nicht. In Kaffigen soll sie eine Kinderkrippe gestiftet haben. Und in der Hauptstadt eine Gedächtniskirche. Die mit ihrem Geld. Die Armenian Oil besitzt sie. Die Western Railways. Die North Broadcasting Company. Und das Hongkonger Vergnügungsviertel. Sie waren doch mit ihr befreundet, Ill. Haben Sie Ihrem Pfarrer etwas zu gestehen? Wir waren die besten Freunde. Jung und hitzig, war schließlich ein Kerl, meine Herren, vor 45 Jahren. Und Sie, die Clara, ich sehe Sie immer noch, wie Sie mir durchs Dunkel der Peterschen Scheune entgegenleuchtete oder mit nackten Füßen im Konradsweiler Wald durch Moos und Laub ging, mit wehenden roten Haaren. Eine verteufelt schöne Hexe. Das Leben trennte uns, nur das Leben, wie es eben kommt. Für meine kleine Rede beim Essen im Goldenen Apostel sollte ich einige Details über Frau Zachanassian besitzen. Ich forschte die alten Schulbücher durch. Die Noten der Clara Wäscher sind leider herzlich schlecht. Nur in der Pflanzen- und Tierkunde genügend. Genügend in Pflanzen- und Tierkunde? Ja, also da kann ich dem Bürgermeister dienen. Clara liebte die Gerechtigkeit, ausgesprochen. Einmal wurde ein Vagabund abgeführt. Sie bewarf den Polizisten mit Steinen. Gerechtigkeitsliebe? Nicht schlecht. Wirkt immer. Wohltätig war sie auch. Was sie besaß, verteilte sie. Stahlkartoffeln für eine arme Witwe. Sinn für Wohltätigkeit? Sehr schön, sehr schön. Mein lieber Ill, Sie sind seit langem schon die beliebteste Persönlichkeit in Güllen. Ich werde im Frühjahr zurücktreten und habe mit der Opposition schon Fühlung genommen. Wir einigten uns, Sie zu meinem Nachfolger vorzuschlagen. Ganz recht, ganz recht. Ich kann dies nur bestätigen. Meine Herren, ich will vorerst mit der Clara über unsere miserable Lage reden. Aber vorsichtig zart fühlen. Ja, wir müssen klug vorgehen. Psychologisch richtig. Schon ein missglückter Empfang am Bahnhof kann alles verteufeln. Da hat Ill recht. Frau Zachanassian betritt den Boden ihrer Heimat, findet Heim, rührt Tränen in den Augen, erblickt Altvertrautes. Der Börsianer. Hamburg, Zürich. 11.27 Uhr. Wir haben noch fast 2 Stunden, bis die Milliardärin mit dem 1.13 Uhr Personenzug von Kalberstadt kommt. Ich für meinen Teil wäre vorbereitet. Das Übrige muss Ill tun. Ich weiß. Die Zachanassian soll mit ihren Millionen herausrücken. Das ist genau die richtige Auffassung. Nicht übermütige Freude ist am Platz, sondern innerliche. Fast Schluchzen. Mitgefühl mit dem wiedergefundenen Kind der Heimat. Seid ungezwungen, doch musst du auch ganz als Lohn. Der D-Zug hält in Güllen. Im verarmtesten, lausigsten, erbärmlichsten Nest der Strecke Venedig-Stockholm. Ist hier Güllen? Sie haben die Notbremszoge, Madame!